Medienforum Münster. Besser leben, das arbeitskritische Magazin. Guten Abend und willkommen zur November-Ausgabe unseres arbeitskritischen Magazins. Ich bin Peter Busfeld. Unser Thema heute lautet Politik und Populismus. Wir dokumentieren in der heutigen Sendung unter anderem Auszüge eines Vortragsmitschnitts vom diesjährigen Jahresseminar der wertkritischen Theoriegruppe Krisis. Stattgefunden hat dieses Seminar am 2. April-Wochenende auf Burg Hoheneck im Örtchen Ipsheim bei Nürnberg. Politik und Populismus, darum geht es also. Um Politik in Zeiten kapitalistischer Krise, um Politik, die gegenüber der Ökonomie über immer geringer werdende Handlungsmöglichkeiten verfügt. Um Postpolitik, so könnte man also auch sagen, und so formuliert es Franz Schandl, Mitherausgeber des Wiener wertkritischen Magazins Streifzüge. Franz Schandls Vortrag, von dem wir in dieser Sendung Auszüge hören werden, er kommt daher mit dem Titel Postpolitik und Populismus. Bevor wir Franz Schandl einblenden mit den ersten beiden Vortragsauszügen, da lauschen wir zunächst einer Collage mit Originaltönen vom österreichischen Rechtspopulisten Jörg Haider und mit verschiedenen Stimmen aus Österreich zum Populismus-Themenfeld. Das Ganze unterlegt mit den Klängen des Kärntner Heimatliedes, der offiziellen Hymne des österreichischen Bundeslandes Kärnten, in dem Jörg Haider den Posten bekleidet des sogenannten Landeshauptmanns. Denn wenn der Haider kommt, dann wird Ordnung gemacht. Dann wird ausgemistet in allen Bereichen, wo heute die Dinge daneben laufen. Der Wiener Politikwissenschaftler Heribert Schiedl. Das Weltbild Jörg Haiders lässt sich beschreiben als rassistisch, nationalistisch, antisemitisch und autoritär. Am Kärntner Wesen könnte auch diese Republik genesen. Haiders Rechtspopulismus kommt an. Der funktioniert, indem die sogenannten kleinen Leute angerufen werden als Ohnmächtige. Und Haider inszenierte sich gegenüber diesen kleinen Leuten als ihr Rächer, als derjenige, der sich was traut. Sein Aufstieg ist gepflastert mit politischen Leichen seiner ehemaligen Mitstreiter und Mitstreiterinnen, die sich eine gewisse politische Unabhängigkeit bewahrt haben und von ihm eine nach dem anderen aus der Partei gedrängt wurden. Man hat manchmal den Eindruck, dass jede beliebige Meinung bei ihm zeitweise eine Heimat finden kann. Er verführt, er macht einen Schritt vor, geht einen zurück, er spielt mit den Emotionen. Wer zu uns kommt, muss sich ordentlich verhalten, sonst ist er wieder draußen. Wir haben die Türkenkriege nicht umsonst geführt, dass hier unter anderen Vorzeichen die Dinge jetzt wieder verändert werden. In gewisser Weise kann man sagen, dass der Erfolg der Rechtspopulisten der Anfang ihres Endes ist. Diese Inszenierung gerade von Jörg Haider als einer, der auf der Seite der kleinen Leute steht, lässt sich nur in Zeiten der Opposition aufrechtzuerhalten. Dann wird ausgemistet in allen Bereichen, wo heute die Dinge daneben laufen. Vielleicht ein ganz kurzer empirischer Ausflug. Ich habe jetzt einmal versucht, irgendwie so eine Parallelanalyse zu machen. Das ist schon fast 10 Jahre her, indem ich mir die Haider-Themen in den 90er Jahren angeschaut habe und die Themen, die das führende österreichische politische Magazin, das Profil, also das ist sowas wie der Deutsche Spiegel, und habe versucht, eigentlich 3 Komplexe herauszuarbeiten. Also das Profil hat in den 90er Jahren oder Ende der 80er, Anfang der 90er Jahre 2 Hauptthemen gespielt und die Zeitung ist mehr oder weniger aus 3 Teilen bestanden. Also ein Drittel war ungefähr Werbung, das normale kulturindustrielle Dasein. Ein Drittel war alles, was irgendwie so fällt unter Antisozialismus und Antikommunismus und Pro-Marktwirtschaft. Also das war irgendwie so das völlig durchgehende Thema. Und das dritte war Aufdeckung. Also ich meine, welchen Politikern können wir etwas nachweisen? Wo hat ein Gewerkschaftssekretär in die Kasse gegriffen? Ich meine, welche Bank, die einer Konsumgenossenschaft gehört, hat das und das angestellt? Ja, also beim Kauf welcher Radfahrzeuge für das Bundesheer wurden irgendwelche Gelder hin und her geschoben? Also das waren mehr oder weniger die Themenfelder. Ja. Die FPÖ hat in der Zeit überhaupt nichts anderes getan. Ja. Also auch irgendwie Pro-Markt, nieder mit dem Kommunismus, sozialistische Bürokraten. Also das heißt, hier ist abgelaufen ein Parallelprogramm, obwohl die führenden Journalisten, führenden bürgerlichen Journalisten sich eingebildet haben, sie fahren in dieser Zeit ein Anti-Haider-Programm, haben sie mehr oder weniger ein Pro-Haider-Programm gefahren. Letztendlich glaube ich, dass das Populismusgeschrei ziemlich kontraproduktiv geworden ist. Zwar ist der Populismus zu Recht verpönt, allerdings zunehmend mit unrichtigen Begründungen und vor allem mit der unlauteren Absicht, alles, was außerhalb des Mainstreams Einfluss gewinnen könnte, a priori zu diffamieren. Also eine Debatte, die irgendwie auf diese sinnvolle Pointe, weiß der Teufel, Lafontaine ein Populist ist und Merkel keine, also die hat wirklich schon ein armseliges Niveau sondergleichen erreicht. Letztendlich denke ich mir, dass sogar die abgefeimteste Variante des Populismus der Liberalismus selbst ist, eben weil er es versteht, sich als einzige nicht populistische Variante zu verkaufen und diesbezügliche Kritik erfolgreich unterläuft. Umgekehrt natürlich muss man formulieren, dass seine Demagogie eine ist, die die gängigsten Phrasen am deutlichsten ausdrückt, in etwa: gearbeitet werden muss, Menschen bedürfen der Konkurrenz, der Markt entspricht der menschlichen Natur und so weiter. Also in diesen gängigsten Volksvorurteilen treffen sich Liberalismus und Populismus in jeder Hinsicht. Was ganz zentral ist an der gesamten Populismusdebatte, ist, dass man versucht, Populismus von der Demokratie abzugrenzen. Also so etwas zu entwerfen wie eine fundamentale Differenz oder doch irgendwie eine Differenz, die eine entscheidende ist. Zweifellos, also wer vom Populismus spricht, darf von der Demokratie nicht schweigen. Problematisch ist es allerdings, dass man in dem ganzen Zusammenhang eigentlich ausschließlich die Differenz gelten lassen will und nicht das diskutiert, was meiner Ansicht nach viel entscheidender ist, nämlich die Identität der beiden. Diskutiert wird also ein Spannungsverhältnis und kein gemeinsames Bezugsfeld. Der Populismus erscheint weniger als konsequente Äußerungsform der Demokratie, sondern als tendenziell gegen sie gerichtet. Nicht nur, weil Demos und Populus das Gleiche bezeichnen, ist also diese Grundthese, dass Demokratie und Populismus sich widersprechen, fragwürdig. Denn die Mobilisierung der Stimmungen und die Verwandlung der Stimmungen in Stimmen ist doch nichts anderes als die der Marktwirtschaft analoge Aufgabe der Politik. Und was man heute in der gesamten Politik sehen kann und natürlich auch in dem, was man als Populismus bezeichnet, ist, wie beständig also die ganzen Praktiken der Werbeindustrie hier eindringen und sich letztendlich durchsetzen. Also wie die eigentlich von einem Zusatz zum prägenden Element werden. Die Populisten, also die sogenannten Parteiführer oder Listenführer, präsentieren sich also dann stets als mediale Helden. Also der Erfolg des Populismus in der Politik läuft parallel zu dieser Systematisierung der Public Relations. Was aber natürlich auch heißt, dass Seriosität und Diskretion in der Arena einer rücksichtslos reklamierenden politischen Auseinandersetzung auf jeden Fall weniger geschäftstüchtig sind, was also hier meint, stimmenakkumulierend als die permanente Anmache und Aufdringlichkeit. Und das ist eigentlich auch das, was sich aktuell in der Politik durchsetzt und in der Zwischenzeit verallgemeinert hat. Was aber natürlich auch bedeutet, nicht nur Populisten agieren populistisch, sondern das Populistische ist zu einem Grundzug der Politik geworden. Solche Töne der Demokratie habe ich bisher vermisst. Demokratie hat viele Gesichter, mal ist sie schlichter, dann demonstriert sie, dann wieder schlägt sie zu und lässt keinen im Ruh. Mit anderen Worten, das ist Demokratie. Langweilig tut sie nie. Ob es einem schmeckt oder nicht. Das ist Demokratie. Langweilig tut sie nie. Oder rüber. Ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba. Demokratie, Herr Bundeskanzler, ist Herrschaft auf Zeit. Mal ist sie samm. Und Moras und jeder trägt seine Last. Hey! Das ist Demokratie. Langweilig tut sie nie. Ob es einem schmeckt oder nicht. Das ist Demokratie. Langweilig tut sie nie. Danke, oder rüber. In unserem demokratischen Gemeinwesen muss nicht nur die Kasse stimmen. Dann kommen wir wieder nach vorn. Und Sie sollten das mitmachen. Ba, ba, ba, ba, ba, ba. Nun Wohlstand überwiegt, woran das wohl liegt? Wie werden wir wieder flott? Das ist die Frage, die jeden bewegt. Die Antwort jeder in sich trägt. Und das ist Demokratie, langweilig wird sie nie. Ich erkläre es gleich für die, die das Grundgesetz nicht unter der Achsel haben. Alle vier Jahre wird wieder gewählt, wird wieder jeder von jedem gequält. Ärgern wir uns nicht. Das ist das wahre Gesicht, darum verirre dich nicht. Bleib im Garten Eden und hör dir an die Reden. Dann kommen wir wieder nach vorn, wo keiner eingehalten werden kann. Sonst bliebe man nicht 4 Jahre dran. Denn das ist Demokratie. Langweilig tut sie nie. Ob es einem schmeckt oder nicht. Das ist Demokratie. Ich bitte, die Häufigkeit der Zwischenrufe zu unterlassen, weil sie störend wirken. Das ist Demokratie. Langweilig tut sie nie. Noch einmal. Das ist Demokratie. Langweilig tut sie nie. Ich fasse zusammen. Zurück zu unserer Vortragsdokumentation. Franz Schandl, er wird nun 10 prägnante Punkte referieren zu seinem Thema Postpolitik und Populismus. Dazwischen Musik aus Österreich von der Rockband Opus. Hier habe ich 10 Punkte versucht zu formulieren, die ich relativ kurz und prägnant benennen werde. Der erste ist Person statt Inhalt. Die Person, der Spitzenkandidat, wird also bewusst ins Zentrum gestellt. Es herrscht also keine Verschämtheit mehr vor, sondern eher eine Unverschämtheit in der Aufdringlichkeit der Präsentation. Die Wahlkämpfe sind meist ganz an die Spitzenkandidaten zugeschnitten. Das hängt natürlich auch damit zusammen, dass der Liberalismus sich ideologisch ziemlich wieder durchgesetzt hat, denn er behauptet doch, dass es um die Person geht und um die Selbstbestimmung. Daher werden eigentlich auch die meisten gesellschaftlichen Probleme personalisiert. Also nicht, weil der Populismus immer böse Buben vorführen will, das macht er, sondern die Grundlage an dieser Personalisierung, die liegt eigentlich in diesem liberalen Weltbild selbst und also auch in dieser Behauptung des sogenannten freien Willens. Also wenn man das durchdekliniert, dann heißt diese Personalisierung, sie benennt Schuldige oben. Also Bonzen, Eliten, Abkassierer, Spekulanten, Funktionäre, aber auch unten, Sozialschmarotzer, Dachinierer, als auch außen, Ausländer, schwarze Drogendealer. Sie bestaunt aber auch ihre Idole oben, Filmstars, Popstars, Moderatoren, Demagogen, Autorennfahrer, Promis unterschiedlicher Art, als auch die Ebenbilder unten, den kleinen Mann, die Familie, die Mütter, die Trümmerfrauen und, last not least, auch tüchtige Ausländer, die unsere Rente sichern. Permanent also geht es hier um Personalisierung. Was an dieser Personalisierung aber auffällt, das ist, dass hier an Typologien gedacht wird, die nicht Klassen sind. Promis statt Profis, zweiter Punkt. Wenig ist heute so verpönt wie der Parteifunktionär und der Parteiapparat. Und daher hat ein bestimmter Personentypus in der Politik Eingang gefunden, das sind die sogenannten Quereinsteiger. Und gerade diese politikfernen Quereinsteiger sollen das Vertrauen in die Politik wieder stärken. Je politikferner, desto besser. Also das heißt, Promis statt Profis sind gefragt. Skirennläufer, Fernsehmoderatoren, Blaublütler, Popstars, Schauspieler, Papierfabrikanten, Bergsteiger, Bestseller, Baumeister. Also sie müssen nur eine Voraussetzung mitbringen und diese heißt zwar, regelmäßig in Television und Rundfunk, Zeitung und Magazin aufgeführt zu werden. Darin besteht ihre Zertifikation. Das Problem der Quereinsteiger ist natürlich auch, dass ihr Marktwert sukzessiv mit dem Eintritt in das Amt verfällt. Ist man einmal eingestiegen, dann wird man zu einem normalen Politiker und es zeigt sich auch, dass die Haltbarkeit dieser Promis sehr begrenzt ist. Drittens, Talkshows. Ich denke mir, an den politischen Duellen interessiert nicht die Politik, sondern das Duell. Nicht der Inhalt, den es sowieso kaum gibt, sondern die Form. Politik wird also dahingehend zu einem Realkabarett, zu einem Spektakel. Das Publikum sitzt vor dem Fernseher oder auch sonst wo und drückt also seine Begeisterung durch Entgeistigung aus. Wer gibt's wem? Welcher Schlag ist ein Treffer? Und es ist auch kein Tiefschlag verboten, Hauptsache er sitzt. Der Gegner muss auf jeden Fall abmontiert werden. Die Brutalität dieser Auseinandersetzungen wird immer größer, auch gerade wenn die Inhalte sich kaum noch unterscheiden lassen. Was sich hier zeigt, das sind Inszenierungen der Konkurrenz in ihrer reinsten Form. Was sich jedoch auch ausdrückt, ist, dass dieses mediale Spektakel die grenzenlose Langeweile und die zunehmende Inkompetenz des Politischen durchaus zu überspielen versteht. Also auch hier kommt wieder das Fiktionale ins Zentrum, wie überhaupt bei allen Punkten es hier mehr oder weniger um die Simulation des öffentlichen Sektors geht. Vierter Punkt, Fernsehprogramm statt Parteiprogramm. Um heute zu wissen, was irgendwie in der Gesellschaft abläuft und was wer will, da gibt es nichts Unsinnigeres als ein Parteiprogramm zu lesen, sondern man muss ein Fernsehprogramm lesen. Im Fernsehprogramm erfährt man, wie diese Gesellschaft tickt bzw. ticken soll. Horkheimer und Adorno haben das in der Dialektik der Aufklärung, wo ja mehr oder weniger das Fernsehen noch keine flächendeckende Form gehabt hat, 44 bzw. 47 ist das geschrieben worden, sondern wo es mehr oder weniger um den Tonfilm geht. Der erste Satz, also aus der Dialektik der Aufklärung ist das, das Leben soll der Tendenz nach nicht mehr vom Tonfilm sich unterscheiden lassen. Ja, also wenn man das irgendwie ausweitet, diese Analyse auf das, was jetzt im Fernsehen abläuft, denke ich mir, sind das durchaus prophetische Worte. Fünftens, Aufmachung statt Aussage. Politik alias Populismus drängt also zur Modeschau, zur Hungerkur, zur Debatte über Frisuren, man denke nur an die Merkel, über Schuhwerk, Unterwäsche. Die Kostümierung nimmt zu und die Ästhetisierung ist ein Kennzeichen also dieser flächendeckenden Umsetzung der kulturindustriellen Gebote. In Österreich ist das in den Zeitgeistmagazinen schon Anfang der 90er Jahre so gewesen, dass Politiker in neuen Anzügen präsentiert wurden oder vor allem auch Politikerinnen in neuen Kostümen und bestimmten Schuhwerk und so weiter. Das heißt, die Politiker sind als Rollenträger nicht nur zur permanenten Selbstverstellung irgendwie gezwungen und zur Darstellung ihrer Charaktermaske, sondern ihre Vorstellung oder ihre Aufmachung ist eigentlich auch eine permanente formale Aufgabe, der sie sich stellen müssen. Wenn man bestimmte Zeitungen liest, die man nicht lesen sollte, darin kann man nachlesen, dass es wirklich wichtiger ist, vor allem auch für viele Underdogs wichtiger ist, zu lesen, welcher Wein wo kredenzt wurde, als welche Sozialleistung beschnitten wird. Ja? Also das heißt, dass selbst für die Leute, die betroffen sind, die virtuelle Welt in vielen Punkten wichtiger geworden ist als ihr reales Leben. Also auch hier zeigt sich die Form, frisst eigentlich den Inhalt ab und Differenzen sind nur noch in ersterer richtig austragbar und es geht nicht darum zu diskutieren, was ist, Gottes Willen, wer will schon über das diskutieren, sondern permanent eigentlich, was kommt an, was kann ich verkaufen. Politik ist also ein ordinäres Geschäft wie jedes andere auch. Sechstens, Populismus als Pop. Pop ist aus der heutigen Politik nicht mehr wegzudenken. Bei Inszenierung von Parteitagen, Ausstrahlung von Werbespots oder indem man sich einfach mit Popstars fotografieren lässt oder auf die Bühne eilt oder ich glaube die deutsche SPD hat jetzt irgendwie schon Popbeauftragte installiert. Ja. Auch das ist etwas, was Haider in den 80er Jahren schon vorgegeben hat, also die auch diese Inszenierung von Parteitagen als Events. Und damit ich etwas habe als empirische Unterlage, habe ich die heutige Zeitung, die Presse aus Wien genommen, also geht es um die Startklar-Tournee der Sozialdemokratischen Partei Österreichs. Busenbauer in Graz, erster Satz, na na na na na, life is life. Na, na, na, na, na. Also draußen auf der Bühne singt die Rockband Opus, ja. Also die Sätze sind wirklich toll. Ich nehme an, das kennen die meisten. Das hat sich Millionen Mal verkauft, dieses Stück. Ist keine Persiflage, ja. Ja, die singen die meiste Zeit eigentlich nur Life is Life. Ja, Life is Life, Life is Life. Life is Life. Also das Leben ist lebendig, ja. When we all feel the power, wenn wir alle die Kraft spüren, ja. Und da geht der Busenbauer rein und die Gewerkschaftsfunktionäre, anderen und Quereinsteiger, alle klatschen irgendwie im Staccato. Und die Opus singen, when the feeling of the people is the feeling of the band, life is life, na na na na. Wenn das Gefühl der Leute ist, das Gefühl der Band und so weiter, ja. Da drückt sich einiges an Synergie aus und die SPÖ ist da auch nicht so besonders modern, jetzt unter Anführungszeichen. Denn der Erste, der also mit dieser Politik oder auch mit dieser Pop-Politik irgendwie realisiert hat, war Jörg Haider. Also diese Mischung aus Marsch und Beat, das hat eigentlich eher durchgesetzt. Und niemand, also kein Deutschnationaler und kein Antideutscher soll sich also einbilden, dass also hier irgendeine Amerikanisierung je ein Hinderungsgrund gewesen wäre. Also Beat und Marsch, das passt irgendwie in jeder Hinsicht zusammen. Everything and every Siebtens, Event und Interesse. Die Positionierung von Politik und Politikern gestaltet sich heute nicht anhand inhaltlicher Positionen. Selbst wo Inhalte geboten werden, würde ich meinen, es wird eine inhaltliche Simulation geboten. Selbst dort, wo man sagt, man wird diese oder jene Maßnahme, die die letzte Regierung getätigt hat oder was, beseitigen, stimmt das in den meisten Fällen nicht. Es geht auf jeden Fall darum, mit Symbolen und mit Sagern und mit Zeremonie und mit Ritual und mit Simulation Stimmen zu holen. Ja. Politik, die da stattfindet, ist nicht so, wie man sich klassisch immer vorgestellt hat und wie es heute noch immer in den Staatsbürgerkundebüchern drinnen steht. Da gibt es verschiedene gesellschaftliche Interessen und diese verschiedenen gesellschaftlichen Interessen drücken sich durch ihre Forderungen auf und diese Forderungen versuchen sie in rationeller Weise einem Publikum nahezubringen und das Publikum lässt sich argumentativ überzeugen oder auch nicht. Also das ist doch alles Schmonzes, ich meine, bis zum Gehtnicht, so kann man keine Politik analysieren. Politik muss man viel mehr analysieren dahingehend, ich meine, was findet wirklich statt? Was spielt sich in den Wahlen ab? Da sitzen Spin-Doctors in War-Rooms. Ja, also in Kriegskammern, präparieren ihre Kandidaten und operieren irgendwie ihre Wähler. Letztere sind natürlich in diesem Spiel Verschubmasse, nicht souverän, wie also das Staatsbürgerkundebuch behauptet, noch zu irgendeiner freien Meinung fähig, sondern eine letztendlich leicht beeindruckbare und aufschreckbare, wenngleich auch genügsame Herde. Und im Prinzip geht es bei Events darum, Stimmungen zu erzeugen, um Stimmen zu ermöglichen. Politik meint also so etwas wie Inflation der Projektion und es finden permanent Täuschungsmanöver statt. Also Täuschungsmanöver nicht dahingehend, dass man jetzt überlegt, wie kann man jemanden täuschen und nur die eine Seite manipuliert und die anderen Armen werden manipuliert, sondern ich denke auch, dass diese Projektion und die Selbsttäuschung eigentlich etwas ganz Grundlegendes ist, was in diesen bürgerlichen Subjekten drinnen sitzt. Ja, also nicht nur, dass man getäuscht wird, sondern dass man auch getäuscht werden will. Und dass vor allem die Werbung und der ganze kulturindustrielle Sektor Ausdruck davon ist, dass die Leute auch getäuscht werden wollen. Achtens, Skandalisierung, was permanent stattfindet, ist, dass eigentlich skandaliert wird, sensationiert wird, kriminalisiert wird. Das gehört eigentlich schon zum obligaten Inventar der Politik, alias Populismus. Wo natürlich das Spiel der Aufdeckung vorherrscht, heißt das auch, dass immer die gute Norm gegen die schlechte Realität rehabilitiert wird. Das heißt, die Aufdeckung verklärt immer mehr, als sie entdeckt. Im Skandal realisiert sich sogar die Norm durch diese Immunisierung der Normalität. Also normal laufen so Skandale ab, indem halt dann zum Schluss einige Politiker, einige Funktionäre oder sonst was über die Klinge springen müssen. Und letztendlich ist das irgendwie etwas, das reflektiertes Erkennen sogar verunmöglicht. Stammwähler und Wechselwähler. Niemand kann sich also heute mehr seiner Wähler sicher sein. Das ist also ganz anders als in den 50er Jahren oder vielleicht auch noch in den 70er Jahren. Auch die Wähler sind mehr oder weniger zu einer flexibilisierten Masse geworden. Die Marktwirtschaft würde sagen, zu mündigen Kunden. Sie sind aber zu einer flexibilisierten Masse geworden, die jedes Mal aufs Neue gewonnen werden muss. Und dieses quantitative Verhältnis von Stammwählern, Wechselwählern und Nichtwählern hat sich drastisch geändert. Und es ist heute eigentlich so, dass die Wahlentscheidung eine völlig obligate Kaufentscheidung geworden ist. Also alles, was irgendwie so nach einem hehren Charakter des Politischen klingt oder Hervorhebung, ist hinfällig geworden. Das heißt, diese Wahl unterscheidet nichts von einer Wahl im Supermarkt oder sonst wo. Und die Wähler treffen auch ihre Entscheidungen. Auch das, denke ich mir, muss jede emanzipatorische Kritik oder sollte sie doch zur Kenntnis nehmen, immer weniger aus Interessensanliegen ihrer sozialen Charaktere, sondern nach ihrer Stimmung als Glied in der Kulturindustrie. Also das heißt, sie sind immer mehr abhängig von ihren Beeindruckungen, geben also dann mal jenem und mal diesem den Vorzug. Also wenn man sich so Untersuchungen anschaut oder Leute befragt, warum sie jemanden wählen, ist es manchmal wirklich beschämend, was da irgendwie rüberkommt. Ja, und abschließend noch der letzte Punkt, Medienmasse. Was, glaube ich, den heutigen Populismus kennzeichnet, ist, dass er weniger so etwas wie ein Versammlungspopulismus ist, sondern dass er mehr oder weniger ein Medienpopulismus ist, dass halt die Leute isoliert, sie sitzen auch isoliert vor ihren Fernsehgeräten, wenn sie zu zehnt vor ihren Fernsehgeräten sitzen, also isoliert vor ihren Fernsehgeräten sitzen und die Welt konsumieren. Leute, die isoliert vor ihren Fernsehgeräten sitzen und die Welt konsumieren. Alle paar Jahre sind diese Menschen zu Wahlen aufgerufen und hier bei der November-Ausgabe von Besser Leben, das arbeitskritische Magazin, da geht es nun weiter mit einem von Johanna Kollett gesprochenen Beitrag zu den diesjährigen österreichischen Wahlen. Franz Schandl, er ist diesmal am Telefon zu hören. Und zwar handelt es sich um eine Aufzeichnung vom letzten Monat, um einen Mitschnitt eines Telefonats, in dem Franz Schandl den Wahlkampf zu den Nationalratswahlen am 1. Oktober kommentiert. Die Schlammschlacht als bestimmendes Thema. Dieses Wahlkampffazit zieht der Wiener Wertkritiker Franz Schandl bezüglich der zurückliegenden österreichischen Nationalratswahlen vom 1. Oktober. Auf den Wahlkampf großen Einfluss hatte, so Schandl, vor allem der Skandal um die Bank für Arbeit und Wirtschaft. Bei dieser Bank handelt es sich um ein Geldinstitut, das dem österreichischen Gewerkschaftsbund gehört und das durch dubiose Geschäftspraktiken in die Schlagzeilen geraten war. Vielleicht ist es ganz interessant zu erwähnen, dass das bestimmende Thema eigentlich die Schlammschlacht gewesen ist und ausgehend irgendwie von diesem ÖGB-Pawag-Skandal, in den mehr oder weniger die SPÖ geschlittert ist, dadurch, dass die ehemalige Arbeiterbank, die Bank für Arbeit und Wirtschaft, die dem österreichischen Gewerkschaftsbund gehört, mehr oder weniger kurz vor dem Bankrott gestanden ist durch dubiose Geschäfte und Geschäftspraktiken im In- und Ausland, liechtensteinische Firmen, karibische Geschäfte und so weiter. Ja. Und da hat es irgendwie im Frühjahr schon so ausgesehen, als wäre der Wahlkampf für die ÖVP gelaufen. Die SPÖ ist in den Meinungsumfragen abgesunken. Mehr oder weniger war das bestimmende Thema. Das bestimmende Thema und zusätzlich halt dann die gegenseitigen Anwürfe, Schüssel lügt, SPÖ ist im kriminellen Sumpf und so weiter. Ja. Also wirklich so Sozialabbau und auch andere inhaltliche Themen sind wenig durchgekommen. Sieht man dann wieder von der Ausländerfrage ab. Zu einem großen Teil wohl zu Hause geblieben seien, so sieht es Franz Schandl, die früheren Wählerinnen und Wähler der SPÖ, der Sozialdemokratischen Partei Österreichs. Obwohl die SPÖ das zweitschlechteste Ergebnis der Nachkriegszeit eingefahren hatte, erklärte sie sich nichtsdestotrotz nach der Stimmenauszählung gegenüber der ÖVP, der österreichischen Volkspartei, zum Wahlsieger. Abgewandert nicht, aber zu Hause geblieben, denn die SPÖ hat 200.000 Stimmen verloren und die ÖVP hat 500.000 Stimmen verloren und nur dadurch ist es der SPÖ gelungen, trotz dieser Verluste, vor der ÖVP zu landen. Also die SPÖ hat das zweitschlechteste Ergebnis seit 1945 und feiert das als großen Triumph ab. Kaum gewandelt im Vergleich zu den letzten Jahren hat sich nach Einschätzung Franz Schandls das Klientel der rechtspopulistischen Parteien BZÖ, Bündnis Zukunft Österreich und Freiheitliche Partei Österreichs, FPÖ. Die FPÖ konnte bei den Nationalratswahlen im Oktober zulegen. Der Jörg-Haider-Partei Bündnis Zukunft Österreich gelang es knapp, die 4%-Hürde zu überspringen. Also ich glaube, das Klientel hat sich in den letzten Jahren kaum gewandelt und diese 10%, die die FPÖ 2002 hatte, also dieser Tiefpunkt nach den 28%, war eigentlich ein einmaliger Ausreißer nach unten. Also ideologisch unterscheiden sich die zwei Parteien überhaupt nicht und die Spaltung ist nur zurückzuführen auf die schwer angeschlagene Psyche des Mr. Haider in Kärnten. Und daher hat es mich eigentlich nicht überrascht, dass die zulegen konnten und dass dieser aggressive Ausländerwahlkampf eigentlich aufgegangen ist. Der ist, denke ich, mir auch hauptsächlich deswegen aufgegangen, weil was Strache von der FPÖ und Wessenthaler von der BZÖ hier vertreten, weit über ihr Klientel hinaus mehrheitsfähig ist. Also das muss man eigentlich immer wieder betonen und dass die etablierte Politik ihre rassistische Politik eigentlich ziemlich gut abputzen kann, indem halt diese Leute halt die ideologische Speerspitze machen. Das Auftreten der Rechtspopulisten von FPÖ und BZÖ bezeichnet Franz Schandl als ein Komparativ, als eine Steigerungsstufe also zur ganz alltäglichen etablierten Politik in Österreich. Ich gehe davon aus, dass die eigentlich einen Komparativ darstellen zur etablierten Politik, in einer gewissen Hinsicht jetzt unter Anführungszeichen auch ehrlicher sind, was sie sagen. Weiß der Teufel, die Politik, die praktiziert wird an den europäischen Südgrenzen oder irgendwie mit der Abschiebepraxis in Österreich, das wird auch weiterlaufen, ohne dass die in der Regierung sind. Ja. Wenn man da genau liest und genau hört, ist der Unterschied eigentlich der in der Aggressivität. Nach langer Zeit zum ersten Mal ist es der traditionslinken Kommunistischen Partei Österreichs, KPÖ, gelungen, bei Nationalratswahlen wieder einmal mehr als gut 1% der abgegebenen Stimmen zu erhalten. Sie ist relativ froh, dass sie diese 1%-Hürde geschafft hat, weil das das beste Ergebnis seit Jahren ist. Natürlich denke ich mir, ist das Potenzial der KPÖ schon etwas größer als diese 1%. Sie wird halt nur deswegen auch nicht gewählt, weil sie keine Chance hat, reinzukommen. Also da ist die Situation in der Steiermark halt eine andere, wo sie halt irgendwie durch die Wahlerfolge in Graz schon langsam zulegen konnten. Sie machen relativ traditionell, auf der einen Seite relativ traditionell ihre Sozialthemen, sind diesbezüglich auch die einzigen, die hier wirklich etwas tun, ja. Wobei ich immer Probleme habe mit so Politik, wo man halt ganz einfach fordert, die Reichen sollen zahlen und wenn man denen etwas wegschneidet, dann geht das schon in Ordnung. Also die fiskalischen Forderungen gehen alle in die Richtung, die ich für nicht sehr zielführend halte, also eher so Milchmädchenrechnungen ökonomischer Natur sind. Insgesamt sieht Franz Schandl die Wahlen sich immer mehr entwickeln in Richtung kulturindustrieller Veranstaltungen. Vor allem kommt es darauf an, ein unbestimmtes Klientel in eine Art Wohlfühlstimmung zu versetzen. Zu den Wahlen, also die werden immer mehr zu so kulturindustriellen Veranstaltungen, wo es schwer abstoppbar ist, mit klassischen Analysen heranzugehen, wie wer hat welche Interessen und wie werden diese Interessen bedient. Also ich habe immer eher so das Gefühl, es ist ganz entscheidend zum Wahltermin, ein bestimmtes oder eigentlich ein unbestimmtes Klientel in eine bestimmte Stimmung zu versetzen. Also so irgendwie so komische Wohlfühlstimmung oder was beeindruckt mich eigentlich am meisten oder so. Singsang, ein paar historische Originaltöne und ein bisschen kämpferische Blasmusik. Das haben wir hineinmontiert in den nun folgenden letzten Auszug des mitgeschnittenen Vortrags von Franz Schandl. Inhaltlich geht es um Politik und es geht um Kampf, um den politischen Kampf auch und was man davon halten mag. Emanzipation, denke ich, wird es nur geben, wenn es den Einzelnen gelingt, gegen ihr Subjekt zu revoltieren und dies sowohl zu spüren als auch zu erkennen, also beides. Also auch zu spüren, das darf doch nicht alles gewesen sein, was da in diesem Leben abläuft. Insofern ist Emanzipation absolut lebensbejahend und nicht todessüchtig. Das heißt, es gibt viel Schönes, das gelebt werden will, was auch bedeutet, weniger schwarzes Denken, mehr Optimismus, auch wenn er sich manchmal kontrafaktisch setzt. Gerade hier gilt es also, so etwas wie Experimente zuzulassen und vor allem unentwegt zu fragen, wie funktionieren Beziehungen, die keine Marktbeziehungen sind. Denn letztendlich, glaube ich, muss jede radikale Kritik auch erkennen, dass es kein Nein gibt, an dem nicht auch ein Ja hängt, und dass es keine Kritik ohne Bestimmung gibt. Das Reine dagegen ist hingegen eine Losigkeit, die sich mangels an Alternativen selbst löscht. Da denke ich mir, da sage ich wahrscheinlich natürlich nichts Neues, aber praktische Folgen hat das bisher wenig gehabt. Das Subjekt muss also gegen das Subjekt aufgestachelt werden, und Emanzipation ist auch etwas wie eine emotionale und sinnliche Erhebung des Selbst zum Ich, nicht jedoch mehr, wie es in der Arbeiterbewegung gedacht wurde und auch nachher noch, eine Organisierung von Masse und Macht, von Widerstand, Interesse und Bewegung. Das halte ich alles für Formen bürgerlicher Gesellschaftlichkeit. Und wenn es heißt, es gilt, den Klassenkampf zu überwinden, dann heißt das, dass es nicht nur um den ersten Teil dieses zusammengesetzten Hauptwortes geht, also um die Klasse, sondern dass es überhaupt darum geht, die Affirmation, jede Affirmation des Kampfes zu überwinden. Der Kampf selbst ist eine regressive Form gesellschaftlicher Beziehungen, sei es als Konkurrenz oder als Krieg, und das Leben hat sich vom Kampf ums Dasein hin zu einem für sich Sein zu befreien, und dort, wo es notwendig ist, Kämpfe zu führen, und das wird leider weiter notwendig sein, hat das in einem Bewusstsein von realisierten Zwängen zu geschehen. Also das heißt dann, dass auch in der Antipolitik konventionelle Kämpfe weiterhin stattfinden werden, auch wenn man sie nicht affirmiert. Was heißt das nun für das Bewusstsein? Ich spiele das an zwei Beispielen durch, dann kann man es vielleicht praktischer sehen. Was bedeutet das zum Beispiel punkto Lohnkampf? Das heißt, ich kämpfe um meinen Lohn bzw. um eine Lohnerhöhung, weil ich unter dem Druck stehe, über Geld verfügen zu müssen. Ich trete für Arbeitsschutzbestimmungen ein, weil der Schutz der Tätigkeit nicht obligat ist, sondern durchgesetzt und erkämpft werden muss. Also das heißt, hier sollen praktische Schritte mit einem anderen Bewusstsein verknüpft werden. Denn obligat ist es, wenn man den Klassenkampf hernimmt, dass die Klassenkämpfer sagen, es geht darum, sich mit seiner sozialen Rolle zu identifizieren oder mit seiner gesellschaftlichen oder geschlechtlichen Stellung. Also ich bin ein Arbeiter und daher brauche ich irgendwie einen Lohn, und das ist gut so, und je höher der Lohn ist, desto besser ist das für mich. Also gegen dieses meiner Ansicht nach beschränkte und fetischistische Bewusstsein muss man angehen. Das heißt nicht, dass man sich den Kämpfen und ihren auch noch herkömmlichen Formen verweigert, aber dass man versucht, diese mit einem anderen Bewusstsein auszustatten und zu unterfüttern. Rüberkommen soll auf jeden Fall, dass wir nicht die sind, die aufgeben, was man uns immer unterstellt, also wir desavouieren irgendwelche Kämpfe, sondern die, die mehr wollen, als geboten wird. Denn zweifellos ist ja mit dem ideellen Abschied auch von der Kampfform der reelle Kampf noch nicht erledigt. Aber im Prinzip glaube ich, dass es notwendig ist, hier einmal auszusteigen. Denn das Bekenntnis zum Kampf, denke ich mir, ist letztendlich nichts Emanzipatorisches, sondern das ist eher Oswald Spengler und Karl von Clausewitz. Zwei Zitate kurz, eines vom Spengler. Der Krieg ist die Urpolitik alles Lebendigen, und zwar bis zu dem Grade, dass Kampf und Leben in der Tiefe eins sind und mit dem Kämpfen wollen auch das Sein erlischt. Oder Clausewitz, bei dem ich jetzt einen kleinen Trick gemacht habe und in zwei sehr bekannten Sätzen Politik und Krieg vertauscht habe. Clausewitz schreibt über Politik und Krieg: Politik ist nichts als eine Fortsetzung des Krieges mit Einmischung anderer Mittel. Und das zweite Zitat: Hiernach kann die Politik niemals vom Krieg getrennt werden, und wenn dies in der Betrachtung irgendwo geschieht, werden gewissermaßen alle Fäden des Verhältnisses zerrissen und es entsteht ein sinn- und zweckloses Ding. Also das Bekenntnis zum Kampf auch in der Linken zu Hause ist, zeigt also das ganze militärische Vokabular der Politik. Da geht es immer um Rekrutierung und um Aufzucht von Kadern. Natürlich kann man jetzt einwenden, solche Parteiaufbauprogramme werden heute nur noch von ganz wenigen ML-Gruppen vertreten. Das Jahr 2000 wird das Jahr des Kommunismus heißen. Die Klasse gibt uns Kraft und Mut und die Richtung die Partei. Mit Walter Ulbricht kämpft sich gut voran, die Straße frei. So, ist alles klar, ja? Ist es allen Genossen klar, frage ich, dass es nicht um Literatur geht und auch nicht um höhere Philosophie, ja? Sondern dass es um einen politischen Kampf geht zwischen zwei Systemen. Implizit funktioniert das linke Organisationsmodell noch immer auf dieser Ebene, dass es die Leute mehr fesselt als befreit und dass also diese Instandsetzung der Ohnmacht durch halluzinierte Allmachtsgefühle in verschiedenen Gruppen noch immer vorhanden ist oder latent auch abgerufen werden kann. Und dass zwar zu diesen grassierenden Uniformierung, auch so ein nettes Wort, Uniformierung von Identitätspolitiken zwar einiges theoretisch gesagt wurde, aber praktisch noch wenig ausgerichtet werden konnte. Ganz normativ gilt es also festzuhalten, das Leben ist nicht Kampf. Das heißt nun nicht, dass es keine Anstrengungen und Mühen, Auseinandersetzungen und Konfrontationen geben wird und sich alles in ein langweiliges Wohlgefallen auflösen wird. Das heißt aber, dass Wille, Absicht und Anspruch nicht mehr durch eine bestimmte Form durch müssen, sondern sich konkret selbst entfalten können und dass die Frage nach dem Leben eine nach dem Wie ist und nicht eine nach dem Ob. Ich glaube auch, dass man die Kategorie des Interesses verwerfen muss. Interesse verkündet nämlich nichts anderes als die Gegengerichtetheit von sozialen Rollenträgern in der Ökonomie wie auch in der Politik. Politik heißt, auf die Interessen von Charaktermasken zu setzen und auf sie abzustellen. Und Antipolitik hieße, Menschen gegen ihre sozialen Zwangsrollen zu aktivieren. Das, denke ich, ist ein ganz fundamentaler Unterschied. Das ist der Unterschied zwischen, ich nehme meine Interessen wahr, also etwas mir durch Stellung im System zugeordnetes, oder ich nehme mich wahr. Und wenn man dann von Bedürfnissen spricht, an die es anzuknüpfen gilt, muss man sehr sorgfältig unterscheiden und nach deren Beschaffenheit fragen. Handelt es sich um Bedürfnisse von Rollenträgern, das würde ich meinen, sind Interessen, oder um Bedürfnisse wider den Rollenzwang, das nenne ich mal Ansprüche. Nur bei Letztgenannten heißt wahrnehmen, anknüpfen, bei Erstgenannten kann es taktisch um Unterstützung gehen, prinzipiell geht es aber um ein Loseisen. Und genau darin, glaube ich, liegt irgendwie auch der Unterschied zur Politik und zum Populismus. Und abschließen möchte ich dann noch mit einem Zitat des letzten Revolutionärs in der deutschen Sozialdemokratie, Johannes Rau. Politik soll sich zum Teufel scheren, wenn sie nicht das Leben der Menschen etwas menschlicher macht. Besser leben. Das arbeitskritische Magazin. Soweit die November-Ausgabe unseres arbeitskritischen Magazins. Zum Thema Politik und Populismus brachten wir unter anderem Auszüge eines Vortrags des Wiener Wertkritikers Franz Schandl. Texte von Franz Schandl finden sich unter anderem auf www.streifzüge.org. Dabei Streifzüge mit Umlaut, mit UE geschrieben. www.streifzüge.org. Mein Name ist Peter Busfeld. Ich sage ein Dankeschön an unsere Sprecherin Johanna Kollett und ich verabschiede mich nun am Mikrofon. Tschüss, bis zum nächsten Monat. Jeden dritten Sonntag, 19.04 Uhr, Besser leben, das arbeitskritische Magazin. Überm Gipfel steht der Vollmond und vor uns liegt zwei Trachtenhemd. Ja, er klingt der Hochzeitsmarsch, dazu der Hochzeitsblues. Und von Zell bis Meierhofen, da winkt da jeder mit seinem Fuß. Denn heute Nacht, da heißt es Rock'n'Roll im Zillertal. Rock'n'Roll im Zillertal. Da bleibt die schlechte Laune vor der Tür. Da ist die Stimmung heiß und kühlt das Bier. Ja, heute Nacht, da heißt es Rock'n'Roll im Zillertal. Da schmilzt der Gletscher und da kocht der Saal. Die schönsten Madeln weit und breit und vergisst für ein paar Stunden die Zeit. Schubst die Tische auf die Seiten, stellst die Stühle oben drauf und dann lass der Lust am Tanzen einmal richtig freien Lauf. Wir sind die Roller Musikanten und das Sommer stolz darauf. Und von der Grunze Musik Spaß macht, da schlockt mein Herz zum Gipfel auf. Ja, heut Nacht, da heißt es Rock'n'Roll im Zillertal. Da schmilzt der Gletscher und da kocht der Saal. Das ist die schönsten Malen weit und breit und vergisst für ein paar Stunden die Zeit. Ja, das ist der Rhythmus, wo jeder mit muss. Kommt hier leid, macht's alle mit. Wir jodeln und wir singen, wir rocken und wir swingen, bis der Ziller über du verdreht. Ja, heute Nacht, da ist es Rock'n'Roll im Zillertal. Da schmilzt der Gletscher und da das ist die schönsten Malen, weit und breit, und vergisst für ein paar Stunden die Zeit. Ja, heute Nacht, da heißt es Rock'n'Roll im Zillertal. Rock'n'Roll im Zillertal. Da bleibt die schlechte Laune vor der Tür. Da ist die Stimmung heiß und kühlt das Bier. Ja, heute Nacht, da heißt es Rock'n'Roll im Zillertal. Da schmilzt der Gletscher. Ah!